Die südkoreanische Organisation Menschen für Frieden und Vereinigung hält am 31. Mai die 169. Kundgebung für Frieden und Abrüstung ab und verurteilte das südkoreanische Regime, das mit Japan militärische Verschwörung verstärkt.